Kapitel 8 Abreise der Gäste Weckdienst A2a Hören Sie das Gespräch. Waren Ihre Vermutungen richtig? Was möchte der Gast? Was soll der Rezeptionist tun? Fischer am Apparat, Zimmer 120. Wir reisen morgen ab. Können Sie uns bitte um 5:30 wecken? Aber gern. Haben Sie sonst noch Wünsche? Ja, bitte bringen Sie so um 6:30 einen Kaffee, einen Tee und ein Frühstück. Können Sie bitte auch schon die Rechnung fertig machen? Ja, natürlich. Sollen wir morgen den Gepäckträger schicken? Nein, das ist nicht nötig. War das alles? Ja, danke. Dann wünsche ich eine angenehme Nacht. Vielen Dank. A2b Hören Sie noch einmal und notieren Sie für den Weckdienst. Fischer am Apparat, Zimmer 120. Wir reisen morgen ab. Können Sie uns bitte um 5:30 wecken? Aber gern. Haben Sie sonst noch Wünsche? Ja, bitte bringen Sie so um 6:30 einen Kaffee, einen Tee und ein Frühstück. Können Sie bitte auch schon die Rechnung fertig machen? Ja, natürlich. Sollen wir morgen den Gepäckträger schicken? Nein, das ist nicht nötig. War das alles? Ja, danke. Dann wünsche ich eine angenehme Nacht. Vielen Dank.